zum Pokalo-Podcast, zur zweiten Folge. Ich habe heute als Gast den Ecki. Hallo. Auch Tornidi genannt. Der Ecki ist mein Onkel und wir möchten uns heute über das Wertethema Doctor Who unterhalten. Genau, Doctor Who. Ich persönlich habe jetzt schon ein paar Folgen gesehen, aber bin noch nicht so bewandert da drin. Deswegen habe ich mir den guten Ecki genommen und da der sich ziemlich gut damit auskennt. Ein TV-Junkie. Naja, nicht ganz, ja. Und deswegen möchte ich ihn ein bisschen dazu befragen, wie sich das so gucken lässt. Also, da ist jetzt natürlich die Frage, fangen wir an mit dem Doctor Who im echten Leben oder fangen wir an mit dem Doctor Who in der Serie selber? Und ich würde eigentlich vorschlagen, Doctor Who im echten Leben, dass wir auch mal was über die Entstehungsgeschichte lernen. Das können wir machen. Also, wann hat es überhaupt mit Doctor Who angefangen? Doctor Who wurde zum ersten Mal 1963 ausgestrahlt, und zwar im November. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz genau bin, am 23. November 1963, das war der Tag nach Kennedys Attentat. Aber in Großbritannien. In Großbritannien. Aber die Geschichte von Doctor Who beginnt noch ein wenig früher, denn natürlich braucht so eine Serie ja ein bisschen Vorlauf, bis sie erschaffen wird. Und es begab sich also zu jener Zeit, dass in England die Sportschau kam, also das Äquivalent der Sportschau. Und dann ging es mit Top of the Pops weiter, also einer Popsendung. Okay. Und die Programmmacher wollten damals gerne ein Bindeglied haben, das sowohl die Eltern von der Sportschau als auch die jungen Leute, die dann später die Top of the Pops gucken wollten, vorm Fernseher hielten und haben also tatsächlich nach einem Programm gesucht, das ungefähr 20 Minuten lang ist und alt und jung vor den Fernseher bringt und zusätzlich auch noch einen Erziehungsauftrag hatte. Also im Grunde einfach erstmal ein Lückenfüller. Ein Lückenfüller, der aber bestimmte Anforderungen erfüllen sollte. Und dieser Lückenfüller wurde an eine ganz junge Redakteurin abgegeben, die Verity Lambert hieß. Das war ihr erstes größeres Projekt, das sie alleine verantworten durfte. Wurde viel belacht, ihr wurden auch viele Steine in den Weg gelegt, weil 1963 war eine Frau in einer Führungsposition noch was ziemlich Außergewöhnliches. Das ist wahrscheinlich. Sie hat sich aber tatsächlich mit niedrigem Budget und mit nicht den wirklich professionellsten Leuten, also zum Beispiel der Regisseur von der allerersten Folge, hatte auch da seine Premiere. Der hat noch nie vorher was Größeres eigenständig Regie geführt. War einfach erstmal ein Projekt, was hoffentlich geklappt. Genau. Hoffentlich klappt. Also sie musste sogar mit dem Department für Kostüme und mit der Ausstattung rumkämpfen, bis sie dann irgendwie mal ihre Sets hingestellt bekommen hatte. Hat dann auch nur ein relativ popliges kleines Studio irgendwo in London bekommen, wo es teilweise sogar reingeregnet hat. Das heißt also, wir wissen. Beste Voraussetzung. Ja, super. Vor allen Dingen, wenn dann Lampen von vielen hundert Watt an der Decke hängen und auch die Stromkabel für die Kameras über den Boden gelegt werden. Stell das mal heute vor. Ja, das würde nicht gehen. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Und trotzdem hat Verity Lambert es tatsächlich geschafft, eine Serie auf die Beine zu stellen, die jetzt nicht super schnell, super erfolgreich war. Aber innerhalb relativ kurzer Zeit, sagen wir mal so des ersten Jahres, es geschafft hat, das Publikum, und zwar genau das Publikum, das angepeilt war, vor den Fernseher zu kriegen. Nämlich eigentlich alles von, sagen wir mal, 8 bis 80. Also hat sie sozusagen ihre Aufgabe erfüllt. Genau. Trotzdem wurde sie lange Zeit noch belächelt, weil ganz schlicht und einfach, du konntest als Frau 1960 eine gute Arbeit leisten, wie du wolltest, aber du warst eine Frau und hattest damit schon mal einen ganz großen Nachteil. Mhm. Ja, dann ist der Hauptdarsteller, der William Hartnell, erkrankt und hatte immer größere und größere Schwierigkeiten, sich den Text zu merken. Es war dann teilweise so, dass sie hingegangen sind und den Text auf große Pappschilder geschrieben haben und im Set verteilt haben, dass er dann bei seinen Blickwechseln, also wenn er quasi an der Kamera vorbeigeguckt hat, es wurde also auch ganz oft mit zwei Kameras gefilmt. Das heißt, also du hattest relativ wenig Zeit. Es war halt eine typische Fernsehproduktion. Es wurde zwar geübt und für die damalige Zeit auch war das normal, aber trotzdem, es wurde halt auch geguckt, dass es stromlinienförmig produziert wurde. Es wurden billige Kulissen gebaut, es wurde nicht zu viel geübt und dann wurde auch gleichzeitig mit zwei Kameras gefilmt oder mit teilweise sogar mehr, einfach um Produktionszeit zu sparen. Jede Woche eine Folge von 20 Minuten ist also nicht so ohne. Also sind sie mehr auf Quantität gegangen, als Qualität. Ja, wobei man das aber auch nur bei den Dreharbeiten sagen muss. Die Drehbücher waren vom ersten Tag an sehr spannend. Eine der ersten Folgen zum Beispiel hat den Doktor in die Steinzeit geschickt. Wir kommen gleich zu dem Doktor. Ja, des Doktors. Wir müssen nämlich eigentlich da mal drauf kommen. Vom Doktor habe ich noch gar nichts erzählt. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Vielleicht sollten wir jetzt kurz den Schritt aus der Realität in die Fiktion wagen. Genau, was ist überhaupt Doctor Who? Um was geht's da? Doctor Who ist eine Fernsehserie, eine Science-Fiction-Fernsehserie eben aus England, die einige Besonderheiten hat, die andere Fernsehserien nicht aufweisen. Eine der größten ist es, dass der Doktor, der Hauptcharakter, über eine Zeitmaschine verfügt. Aber das ist übrigens dem Zuschauer, dem Fernsehzuschauer, in den ersten Folgen überhaupt nicht, die ganze Entstehungsgeschichte des Doktors ist ihnen komplett unbekannt gewesen. Das heißt, da tauchte plötzlich irgendjemand auf und er konnte mit der Zeitmaschine durch die Gegend reisen, aber wo der herkam, was für Absichten der hatte, etc., das war noch sehr unklar. Was sozusagen gedacht, dass der Zuschauer erst durch die Zeit des Schauens erst verstand, um was es da wirklich ging. Genau. Der Doktor war erstmal ein gar nicht so sympathischer Charakter, muss man sagen. Wenn es ein bisschen rappelt im Podcast, das tut mir leid, ich muss das Mikro hin und wieder mal so ein bisschen an mir richten, dass es nicht zu sehr scheuert. Genau, der Doktor, und jetzt mal den Bogen rund zu machen, ist ein Außerirdischer vom Planeten Gallifrey. Sieht aber glücklicherweise trotzdem aus wie ein Mensch. Er sieht aus wie ein Mensch. Der erste Doktor sah aus wie ein etwas älterer Mann, so in den 60, weiße Haare, hat so ein Pelzkäppchen aufgehabt, ein Cape und war auch hin und wieder so ein bisschen grumpy. Das Problem ist, wenn man den ganzen Kram in Englisch guckt, ist es schwierig, die deutschen Worte unbedingt immer zu finden. Also er war grummelig. Grummelig, danke sehr. Genau. Und er ist mit seiner Enkelin Susan unterwegs gewesen und hat bei seiner allerersten Folge Susans Lehrerin und Susans Direktor von ihrer Schule aus Versehen mit in die TARDIS genommen. Jetzt, was ist eine TARDIS? TARDIS ist zuallererst eine Abkürzung und das steht für Time and Relative Dimensions in Space. Klingt jetzt ziemlich hochtrabend. Es ist eigentlich die Zeitmaschine. Und diese Zeitmaschine befähigt den Doktor, wie auch der Name der TARDIS schon fast sagt, überall in Raum und Zeit hinzureisen. Und zwar innerhalb eines Augenzwinkers, wenn man so möchte. Also es ist nicht wie bei Star Trek oder Star Wars, dass man tatsächlich eine längere Zeit zurücklegen muss, um entfernter in die Vergangenheit oder weiter weg von der Erde zu kommen, sondern man steigt ein, schmeißt das Ding an, 40 Sekunden später ist man da, macht die Tür auf und steht auf einem Planeten 4 Millionen Jahre in der Zukunft und dieser Planet ist am äußersten Rand des Universums. Und dabei sieht die TARDIS auch noch ganz fesch aus. Die TARDIS sah ursprünglich mal aus, wie man wollte. Die TARDIS ist nämlich ein sogenanntes, also übrigens eine Typ 40 TARDIS, muss man dazu sagen. Nein, muss man nicht dazu sagen, ist aber trotzdem, finde ich, ganz kleines lustig. Nerdwissen nebenbei. Kleines Nerdwissen. Die TARDIS hatte einen Chamäleon-Schaltkreis und dieser Chamäleon-Schaltkreis sollte die TARDIS befähigen, überall in der Umgebung ihre Gestalt, also in jeder Umgebung ihre Gestalt anzupassen, wie ein Chamäleon eben, dass man sie nicht mehr sieht. Irgendwann in einer der Folgen sondern noch bevor die Serie losging, ist bei einer Geschichte dieser Chamäleon-Schaltkreis durchgebrannt und die TARDIS steckte in ihrer letzten Form fest und die letzte Form war, das hast auch du gesehen, Adam, eine blaue Polizeibox. Eine blaue Polizeibox. In den 60er Jahren in England war es durchaus noch üblich, dass an verschiedenen Straßenecken etwas groß geratene Telefonzellen, muss man das vielleicht nennen, herumstanden, die dazu dienten, gefangene Personen, also von den Polizisten, die Polizisten in England waren früher immer unbewaffnet. Und wenn sie jemanden dingfest machten, konnten sie nicht unbedingt, die hatten ja kein Funkgerät dabei, um den erstmal irgendwie am Flüchten zu hindern, konnten sie den in diese blauen Polizeiboxen einschließen. Außen an dieser Polizeibox war eine Klappe angebracht, wodurch man ein Telefon erreichen konnte und mit diesem Telefon die nächste Polizeiwache erreichen. Und dieses blaue Objekt, wo eben auch Police Box oben drauf steht, ist die TARDIS. Jetzt überlegt man sich, ich habe gerade eben gesagt, das Ding ist ungefähr wie eine große Telefonzelle. Also im Grunde genommen nicht viele Menschen passen da rein. Nein, es passen eigentlich, wenn man normale Gesichtspunkte zugrunde legt, würde ich sagen, mit 5 bis 6 Mann ist das Ding überfüllt. Aber dann ist man wirklich gequetscht. Dann ist man gequetscht. Das Besondere an der TARDIS ist eben, dass sie, und jetzt passt mal auf, innen größer ist als außen. Ja, das wird auch gern in der Serie angespielt darauf. Exakt. Also fast jeder, der die TARDIS besucht und in sie reintritt, sagt den Satz, but it's bigger on the inside. Und es gibt wenige Ausnahmen. Clara, da kommen wir dann später auch nochmal zu. Clara ist eine, die gesagt hat, oh, it's smaller on the outside. Und der Doktor hatte eben mit bigger on the inside gerechnet und war dann etwas überrascht und that's new. Okay, kommen wir mal weiter. Jetzt müssen wir, haben wir eigentlich erstmal grundsätzlich den Doktor erwähnt, der ein Zeitreisender ist. Der heißt nur der Doktor, also er hat noch einen gallifreyischen Namen. Gallifrey ist der Planet, von dem er herkommt. Den weiß der Zuschauer aber nicht. Er sagt immer, er ist der Doktor, er ist der Doktor, er ist der Doktor. Das ist kein Name, sondern das ist so die Bezeichnung für ihn. Er nennt sich manchmal John Smith, wenn er unbedingt einen Namen braucht oder eine Tarnidentität. Und er hat, wie gesagt, einen gallifreyischen Namen. Dieser gallifreyische Name ist dem Zuschauer aber unbekannt. Wird nicht sogar gesagt, dass der irgendwie unaussprechlich sei für den normalen Menschen? Das wird manchmal gesagt, manchmal. Das muss man auch dazu, da kommen wir gleich dazu. Es gibt aber auch den einen oder anderen Companion, dem der Doktor seinen Namen verraten hat. Mhm. Und da ist die Frage jetzt, was ist ein Companion? Ein Companion ist ein Reisebegleiter. Zu dem kommen wir auch gleich. Wir müssen nochmal einen Sprung in die Vergangenheit machen. Ich hatte erwähnt, dass William Hartnell, der erste Doktor, krank geworden ist und sich den Text nicht mehr merken konnte. Und das wurde schlimmer und schlimmer, bis er wirkliche Aussätze hatte und er eigentlich nicht mehr in der Lage war, diese Rolle zu spielen. Und er war aber mittlerweile so populär, dass man nicht sagen konnte, wir tauschen den jetzt einfach mal so aus. Das wäre aufgefallen. Also hat sich das Produktionsteam überlegt, wir gehen hin und machen was ganz anderes. Wir erfinden einen Teil von der Geschichte, nämlich dass der Doktor, der von Gallifrey kommt, ein Time Lord ist. Und sobald du ein Time Lord geworden bist, also nicht alle Leute von Gallifrey sind Time Lords und nicht alle Time Lords müssen zwangsläufigerweise von Gallifrey kommen. Bis jetzt waren sie aber alle, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber das Besondere an diesen Time Lords ist, sie können sich regenerieren. Und das Regenerieren passiert folgendermaßen, der Doktor muss erstmal sterben und muss dazu in der Nähe von der TARDIS sein. Sie ist ein essentieller Teil dieses Heilprozesses. Und jetzt strömt Energie aus ihm raus. Das sieht man dann immer schön, wenn eben aus Arm und Kopf. Das ist nicht immer so gewesen. Ja, aber das sieht man in den letzten, genau, strömt Energie aus ihm raus und kommt dann auch wieder zurück. Und nachdem dieser Regenerationsprozess zu Ende ist, steht ein komplett neuer Schauspieler vor einem. Also das ist die Idee dahinter gewesen. Einfach ein schlauer Trick. Dass du die Rolle einfach austauschen kannst. Haben dann aber relativ schnell gesagt, der Doktor kann diesen Trick 12-mal machen und dann ist Sense. Kommen wir auch später nochmal dazu. Ja, es wird nämlich knapp. Und sie haben das zum ersten Mal gemacht, ich glaube, und jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen schwimmen, ich kenne die Season-Abfolgen nicht ganz so genau. Nach der dritten Staffel oder der vierten Staffel von Doctor Who wurde William Hartnell ausgetauscht durch einen anderen Schauspieler, der dann eben als der zweite Doktor firmiert hat. 1963 war das britische Fernsehen komplett schwarz-weiß und auch der zweite Doktor war in schwarz-weiß. Erst mit dem dritten Doktor ist die Umstellung zu Farbe gekommen. Jetzt hast du mich eben gefragt, was ein Companion ist. Ja. Der Doktor ist ziemlich clever und er ist ziemlich alt. Also in den heutigen, wenn wir heute den Fernseher einschalten und heute den Doktor gucken, ist er über 1000 Jahre alt. 1000 Erdenjahre, muss man dazu sagen. Obwohl er aussieht wie ein paar 30-jähriger Spund. Ja, momentan sieht er aus. Ja, jetzt ist er wieder älter. Der letzte Doktor sieht wieder ziemlich alt aus. Aber er sieht eben aus wie ein Mittelalter, sagen wir mal. Ein normales Menschenalter, genau. Also er sieht jetzt nicht super alt aus oder extrem jung oder sonst irgendwas. Er sieht aus wie ein Mensch. Und weil er so clever ist und so viel schon gesehen hat in seinem Leben, wäre für den Zuschauer es ziemlich langweilig, ihm zuzuschauen, weil er nie weiß, was passiert. Der Doktor steht in seiner TARDIS, da gibt's so eine Konsole und drückt irgendwelche Knöpfchen und taucht. Das bringt dem Zuschauer relativ wenig. Der Zuschauer braucht jemanden, der für ihn die Fragen stellt. Was, der ein bisschen dummer ist. Der dümmer ist als der Doktor und der das wissen möchte, was der Doktor macht. Und er stellt dem Doktor die Frage, was machen Sie? Das ist ein bisschen wie bei Sherlock Holmes mit dem Watson. Genau. Du brauchst einen Partner, der eben die dummen Fragen stellt, damit du die ihm beantworten kannst und das Publikum auf der Reise mitnimmst. Diese Funktion haben die Companions. Die Companions sind also Reisebegleiter. Anfangs waren eben Ian Chesterton, das ist der Schuldirektor von der Enkelin vom Doktor, und die Lehrerin, die Companions gewesen, und die begleiten den Doktor für mehrere Folgen. Manchmal sind es nur 2-3 Folgen, manchmal sind es 4-5 Jahre oder mehrere Jahre, die der Doktor und seine Companions zusammenleben. Das ist ganz gut, weil in dem Moment, wo der Doktor stirbt, ist für den Zuschauer oftmals noch die Kontinuität, dass der Companion, also der Reisebegleiter, bleibt der gleiche und hilft dem Zuschauer, den Übergang vom einem Doktor zum nächsten Doktor besser zu verkraften. Da gibt's nicht so harte Cliffhanger und die Leute werden besser drangehalten an der Serie. Naja, also Cliffhanger gibt's schon ganz, ganz derbe. Also da muss man wirklich sagen, aber es ist tatsächlich so, der Companion hilft dir. Also entweder wechselt der Companion, was natürlich auch vorkommt. Mhm. Wir haben heute nicht mehr die gleichen Leute in der TARDIS. Die werden auch verdammt alt. Die werden verdammt alt, wobei die Schauspieler teilweise noch leben, die also mitgespielt haben. Aber man sieht denen an, die zum Beispiel die Enkelin vom Doktor, die war ein junges Mädchen, ich glaube, die war 17 oder 18 in der ersten Staffel. Ja, und ich meine, das ist jetzt 50 Jahre her. Die ist jetzt 68. Die ist älter, als der Doktor in der ersten Folge war. Also es war wirklich... Es würde ein bisschen verwirrend werden mit der Zeit. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich derbe. Genau. So, also der Doktor hat viele, viele Inkarnationen mitgemacht. Also es lief ziemlich erfolgreich. Und es ist so, dass dass englische Kinder eigentlich mit dem Doktor aufgewachsen sind. Also extrem viele Kinder haben in England haben so ikonische Bilder von ihrem Doktor. Also die TARDIS zum Beispiel, wenn irgendwo in England eine blaue Telefonzelle zu sehen ist, jeder, der, sagen wir mal, über 20 ist, der weiß, was es damit auf sich hat. Genauso die Daleks, kommen wir auch gleich dazu, sind so Erzbösewichte. Auch jeder Engländer weiß, was ein Dalek ist. Also das ist für die allgemein wirklich Kulturgut. Auch das Geräusch von der TARDIS, das ich jetzt nicht habe, dass der Adam jetzt, das könnte ich jetzt mal einspielen, in der Postproduktion einspielen wird. Wir hören es jetzt. Genau. Wunderschön. Das ist das Geräusch der TARDIS, wenn sie startet oder landet. Und Adam hat mich heute versucht auszutricksen und mich gefragt, warum macht die TARDIS dieses Geräusch? Ich wollte eher mein Vertrauen in dich untermauern, ja, sozusagen. Ja, also die TARDIS macht dieses merkwürdige Geräusch, weil sie mit der Handbremse geflogen wird, also mit angezogener Handbremse. Und der Doktor sagt, er mag das aber so. Er findet das irgendwie schöner. Jedem das Seine, genau. Der Doktor lief extrem erfolgreich bis, sagen wir mal, er lief erfolgreich, nicht extrem erfolgreich. Das Witzige ist, mir fällt jetzt gerade spontan der Name des zweiten Doktors nicht mehr ein. Der dritte Doktor hieß John Pertwee und dann kam Tom Baker. Tom Baker war absolut stilprägend. War Tom Baker das mit diesem wunderschönen Schal? Genau, Baker war das mit dem Schal. Tom Baker war der Doktor-Darsteller, der am längsten Doctor Who gespielt hat. Mhm. Der hat 7 Seasons gespielt. Man muss dazu sagen, die Seasons sind anders aufgeteilt gewesen als heute. Er hat 7 Jahre den Doktor gespielt, hatte mehrere Companions. Der Schauspieler Tom Baker hat sogar eine von den Companions geheiratet. Also das hat sich da am Set so eine Liebe entwickelt. Die haben geheiratet, hatten nicht lange gehalten. Also die richtige Schauspielerin. Die Schauspielerin und der Schauspieler haben geheiratet. Er hat nicht so lange gehalten. Aber der Doktor, das lief. Und dann kamen verschiedene andere Elemente dazu. Also zum Beispiel, wie ich eben erwähnt habe, die Daleks. Das sind so die archetypischen Erzfeinde vom Doktor. Mit einem Pömpel mit vorne einem dran. Pömpel, genau. Die Daleks, müsst ihr euch vorstellen, sehen aus wie riesige Salzstreuer, kann man vielleicht sagen. Ja, mit einer Mischung aus R2-D2 noch irgendwie dabei. Ja, ein bisschen R2-D2 ist noch mit dabei, so ein bisschen Jugendstil oder Art Deco, eigentlich eher Art Deco. Ganz viele Böppel außen dran, ganz viele Halbkreise, Halbkugeln um den Fahrkörper. Und dann haben sie einen Seestab, der sieht aus wie, ich weiß nicht, der sieht aus wie eine schlechte Nachttischlampe. Haben dann einen Pümpel als einen Arm und ein Schneebesen wird immer gescherzt als anderen, das ist dann die Waffe. Die haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt, aber die Daleks sind eine Rasse, die von purem Hass erfüllt wurden. Deswegen schreien sie auch die ganze Zeit: Exterminate! Exterminate! Eigentlich ist das, was wir als Zuschauer von den Daleks sehen, nur die äußere Hülle. Eigentlich sozusagen das Auto, in das die richtigen Daleks einsteigen. Die richtigen, das sind so kleine Viecher, ne? Die richtigen Daleks sind, ja, ich weiß nicht, ich würde sie als einäugige Oktopusse beschreiben, die so ein bisschen da rumekeln. Also das ist nicht groß. Die sieht man auch relativ spät erst, tatsächlich die Bewohner von diesen Fahrbahnen untersetzen. Also die sind auf jeden Fall ganz wichtig. Ich glaube, es gibt nicht eine Season in den letzten 50 Jahren, wo die Daleks nicht einmal wenigstens kurz aufgetaucht sind. Ein zweiter ziemlich markanter Dauergegner sind die Cybermen. Im Prinzip sind das Roboter, die ursprünglich mal Menschen waren, so eine Art Cyborg, wo aber anders als bei den Borg von Star Trek wenig menschliche Substanz übrig geblieben ist. Also die sind von außen eigentlich nicht als Menschen zu erkennen. Auch die sind seit, ich glaube, der zweiten Staffel sind sie mit dabei und kommen immer wieder. Und eigentlich als alter Doctor Who-Fan muss man sich die Frage stellen, warum tauchen die immer wieder auf und warum lernen sie es nicht, den Typen einfach mal kalt zu machen. Aber sie sind eben Tradition. Ja, Tradition, die bindet. Genau. Als Tom Baker die Rolle übernommen hatte und gespielt hatte, wie gesagt, ist der Erfolg richtig durch die Decke gegangen. Sogar die Amerikaner haben sich dann für eine englische Fernsehserie begeistern können. Was ja eigentlich eher ziemlich selten ist, oder wenn man so von Amis hört. Ja. Dass sie alles sich, wenn sie einen Film mögen, dann machen sie ihn lieber selbst nochmal. Ja, genau. Also zum Beispiel, ich mag ja auch die englische auch eine Science-Fiction-Serie, Red Dwarf sehr gerne. Mhm. Ist ein bisschen skurriler, ein bisschen alberner, ein bisschen haut drauf. Sehr billig produziert. Dann gab es da tatsächlich dann einen amerikanischen Pilotfilm, wo dann ein Mitglied der englischen Crew, nämlich Crichton, das ist ein Roboter, mitspielen durfte, und aber im Vergleich zu dem englischen Original ist der Pilotfilm, es gibt nur einen Pilotfilm, der ist nie ausgestrahlt worden, man kann ihn trotzdem auf den unterschiedlichsten Quellen finden, ist ganz furchtbar. Die Amis haben jedenfalls an Doctor Who Gefallen gefunden. Auch Tom Baker hat an Doctor Who Gefallen gefunden, sonst hätte er es nicht 7 Jahre gemacht. Und weil er sich sehr bewusst war darüber, dass er von vielen Leuten als der Doktor angesehen wird, alles was davor war, die drei, die sind vergessen, weil Tom Baker so brillant war. Und leider hat er das eben auch von sich selbst geglaubt und hat immer mehr versucht, in die Rolle einzugreifen und sie zu verändern, und hat auch versucht dafür zu sorgen, dass Leute gefeuert werden, die an dem Ding mitarbeiten, bis er dann eben schließlich selber dran glauben musste. Und der nächste Doktor, der fünfte Doktor, wurde dann übernommen von, ihr werdet nicht drauf kommen, Tristan Fanon. Wer sonst? Doktor und das liebe Vieh, genau. Er hatte zu dem Zeitpunkt, er heißt nicht Tristan Fanon, er heißt, du hast doch gerade eben... Ja, ich habe jetzt extra auf... Du hast doch dein... Der Ecki, muss man sagen, er hat hier einen wunderschönen, riesigen Doctor Who Almanach, oder was ist das? Eine Enzyklopädie. Enzyklopädie. Aber das Problem ist, das dreht sich vor allen Dingen um den modernen Doktor. Da kommen wir nämlich auch gleich noch dazu. Ich wollte halt ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja, wir kommen nicht noch dazu, dass es ordentlich mal unterteilt ist, die Serie an sich. Da kommen wir gleich zu. Genau. Wir arbeiten ja hier richtig, richtig schön sauber chronologisch. Wir versuchen es jedenfalls. Es funktioniert ganz gut. Ich bin bis jetzt noch ganz optimistisch. Der vierte Doktor hieß Peter Davidson. Der fünfte hieß Peter Davidson. Jetzt habe ich's. Aber der zweite, den hatten wir eben noch nicht. Ja, ich kann gerade nachgucken. Ja, da bitte ich dich drum, weil das, man lässt mir keine Ruhe. Danach habe ich sie nämlich alle im Kopf. Machen wir erstmal weiter. Ich gucke mir her. Peter Davidson hat auch sehr erfolgreich den Doktor gespielt, auf eine ganz andere Art und Weise als Tom Baker. Tom Baker hat immer so ein bisschen nonchalant und so ein bisschen großspurig und so ein bisschen ölig und ein bisschen durchgeknallt. Und Peter Davidson war wesentlich jünger, ist auch im Kostüm ganz anders gewesen. Ich habe jetzt gerade, du hattest gerade zum Beispiel den Schal angesprochen von Tom Baker. Jeder Doktor hat einen sehr deutlich erkennbares Kostüm gehabt. Der erste Doktor, der war jetzt, wie gesagt, da haben sie noch geübt, der hat so ein Cape umgehabt und so eine Pelzmütze. Der zweite Doktor sah eigentlich eher aus wie ein Clown aus dem Zirkus ohne Schminke. Also der hat sehr gebeulte Hosen gehabt und eine zu große Jacke und hat von Zeit zu Zeit die Blockflöte aus der Jacke rausgezogen. Der dritte Doktor war John Pertwee, war sehr flamboyant, der hat also so ein Rüschenhemd angehabt und ist mit einem gelben Oldtimer durch die Gegend gefahren. Der vierte Doktor hatte, wie gesagt, einen großen Schlapphut auf und einen wild gemusterten 14 Kilometer langen Schal um den Hals. Der fünfte Doktor hatte ein Cricket-Outfit an mit einem Sellerie am Revers. Der sechste Doktor sollte eigentlich verbannt werden, weil ich glaube, der hat den britischen Optikern Rekordumsätze beschert. Der hat ein wirklich unglaublich hässliches Kostüm angehabt. Das sah aus, als wenn er irgendwie bei der Altkleidersammlung sich die schrillstfarbigen Stücke zusammengesucht hat, die auseinandergeschnitten und dann die unpassendsten Farben ausgesucht und wieder zusammengenäht. Also ihr könnt jetzt gerne den Podcast kurz anhalten und schön nachgucken nochmal auf der Bildersuche von irgendeinem bevorzugten Suchdienst hingehen und euch das Kostüm vom sechsten Doktor mal anschauen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Der siebte Doktor ist dann wieder etwas normaler angezogen gewesen. Ein kleiner Mann, gespielt von Sylvester McCoy. Achso, übrigens, der sechste Doktor hieß Colin Baker, der siebte Doktor hieß Sylvester McCoy. Die Schauspieler. Den kann man momentan auch beim Hobbit sehen, als der eine Kumpel von wie heißt denn unser Zauberer? Gandalf, nämlich dieser Waldzauberer, der mit der Vogelscheiße im Haar, das ist der Schauspieler, der auch den siebten Doktor gespielt hat. Und dann dummerweise war Schluss. Jetzt, wenn wir jetzt gerade Schluss haben. Jetzt haben wir gerade Schluss und du sagst mir, wie er heißt. Mir steht Patrick Troughton. Patrick Troughton. Genau. Patrick Troughton, genau. War der zweite Doktor. Der zweite Doktor, genau. Das passt zwar nicht mehr rein, aber jetzt wissen wir es wenigstens noch. Genau, also Patrick Troughton war der zweite Doktor und der siebte Doktor war Sylvester McCoy. Und zwar ist Folgendes passiert. Der sechste Doktor, der mit dem schrillen Outfit, hat von den damaligen Produzenten den Hinweis bekommen, der Regenerationsschock. Also jedes Mal, wenn der Doktor sich in eine neue Figur, also in eine neue Inkarnation verwandelt, hat er so ein paar Folgen Probleme mit der Realität umzugehen. Du weißt nicht, was für eine Persönlichkeit er hat. Du weißt nicht, was für Macken er hat. Der Doktor hat immer sehr liebenswerte Macken. Er hat manchmal so Parolen, so Schlagwörter, die er immer wieder wiederholt, die für ihn typisch werden, so Slogans. Und der sechste Doktor fing damit an, dass er gleich als erste Tat, nachdem er aus seiner Regeneration erwacht ist, erstmal versucht hat, seinen Companion zu erwürgen. Ja. Und er war insgesamt sehr, wie soll ich sagen, sehr brüsk unterwegs. Hat also, war kein sympathischer Doktor. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, das er damals gehabt hat. Und die Zuschauer sind damit nicht so richtig glücklich gewesen. Deswegen haben sie den nach ein oder zwei Seasons abgesägt. Und zwar ohne, dass er sich dahin entwickeln konnte. Also die haben nämlich gesagt, die Produzenten haben ihm gesagt, wir wollen das mit diesem Regenerationsschock einfach mal ein bisschen weiter ausdehnen, dass du ein bisschen mehr unberechenbar bleibst und dadurch spannend für die Zuschauer. Das Problem war, im Endeffekt war er einfach unsympathisch. Und wenn die Sympathie weg ist, dann... Dann gehen die Zuschauer. Genau. Dann haben sie den abgesägt und dann kam Sylvester McCoy, der wieder eine ganz erfolgreiche Reihe hingelegt hat. Aber wenn der Zug erstmal auf dem Abstellgleis oder beziehungsweise auf dem Bergabgleis sich befindet, ist es sehr schwierig, ihn aufzuhalten. Der hat zwar ein paar Seasons gemacht, aber die Zuschauerzahlen sind gesunken und irgendwann war es der BBC nicht mehr wert genug, weiter zu produzieren. Und ich glaube, es war 1982, bitte mich nicht darauf festnageln, als die BBC gesagt hat, so, das war's, wir brauchen kein Doctor Who mehr. Das gucken sowieso bloß noch die Durchgeknallten, die Nerds, das Wort gab's damals noch gar nicht. Wir ziehen jetzt hier den Stecker. Und dann wurde es abgesetzt. Und das ist das, was die Fans, na, obwohl die Wilderness Years begannen etwas später, die Fans waren ähnlich wie bei Star Trek sehr, sehr enthusiastisch. Also die Fans waren, ja, die haben mit Leib und Seele gekämpft. Es gab auch unheimlich viele Sekundärmedien, also es wurden permanent Bücher von den Serien, also von den Folgen und noch zusätzlich wurden Bücher rausgebracht. Heutzutage ist das ja unisono, dass einfach zu jeder irgendwelcher Fanfiction, also zu allen möglichen irgendwelchen Videospielserien sofort gibt's Bücher dazu. Es gibt ein Buch, es gibt ein Comic, es gibt ein Soundtrack, und es gibt irgendwie eine Serie dazu. Aufkleber, eine Fernsehserie, genau. Und dann gibt's auch noch die Kids-Variante dazu. Ja, genau. Genau. Und nicht ganz und Lego, so, nicht zu vergessen. Lego ist ganz wichtig. Ja, aber das war bei Doctor Who damals noch nicht so. Die haben sich zwar auf den Kopf gestellt und mit den Ohren gewackelt, es hat nichts gebracht, Doctor Who war abgesetzt. Dann gibt's ganz viel Leere. Und dann gibt's erstmal gar nicht so viel Leere, denn die Leere wurde 1986 unterbrochen von einer einzigen Folge, muss man fast sagen. Es wird bezeichnet als der TV-Movie, der mit amerikanischer Unterstützung gedreht wurde. Deswegen ist nicht der Hauptdarsteller, aber der Hauptbösewicht und das Love Interest und die ganze Spielort ist in Amerika. Es wurde also der achte Doktor eingeführt, von Paul McGann gespielt in diesem Falle, und auch Sylvester McCoy spielte mit. Das heißt, der Film fängt an, dass Sylvester McCoy am Anfang aus seiner TARDIS rausgeht. Ich glaube, der ist in New York, in der Bronx oder sonst irgendwo, geht aus der TARDIS raus und sagt, Hallo Amerika, und wird von einer Maschinengewehrsalve niedergemäht, weil er irgendwie in einen Bandenkrieg reingekommen America, ist. America, fuck yeah. Ja, genau. Dann wird er ins Krankenhaus geschafft und im Krankenhaus regeneriert er sich zum achten Doktor, wie gesagt, gespielt von Paul McGann, der ein schönes Abenteuer erlebt, gegen den Master antritt. Der Master ist auch ein Time Lord von Gallifrey, der also die gleichen Eigenschaften hat wie er. Er hat vielleicht keine TARDIS, das weiß man nicht so ganz genau. Also ich habe den Master bis jetzt noch nicht in der TARDIS gesehen. Der wurde gespielt vom Bruder von Julia Roberts, von Eric Roberts, glaube ich. Ein einzelner Film, der bei Kritikern und Fans sehr gut ankam, aber nicht so gut ankam, dass er die Fortsetzung gerechtfertigt hätte. Und dann kam nämlich wirklich eine lange Dürre. Ja. Von 1986, wie gesagt, dieses Datum mit Vorbehalt zu genießen, bis 2005 gab es Doctor Who nicht mehr im Fernsehen, nicht mehr im Kino. Wobei man sagen muss, es gab zwischendurch ja trotzdem noch was, ich weiß nicht, ich glaube, es war 99, wo dann Rowan Atkinson nochmal gespielt hat. Der zählt nicht offiziell als gezählter Doktor sozusagen, er wird nicht mitgezählt, aber für den Red Nose Day hatte der nochmal... Nicht Red Nose, Children's in Need, haben genau. Sie einen Spot gemacht. Genau. Und da hat er nochmal den Doktor gespielt. Ja, The Curse of the Fatal Spot oder so hieß es. Ich glaube. Oder irgendwie, also relativ albern. Da wurde Geschichte ganz viel gespielt mit den ganzen Zeitreisen-Tricks. Mit den Zeitreisen, genau. Also der Doktor trifft den Master und im Prinzip der Witz an der ganzen Sache ist immer, ja, aber ich bin vor 300 Jahren in dieser Burg gewesen und habe genau unter deinen Füßen eine Falltür eingebaut, die ich jetzt auslösen werde. Und daraufhin eben der Gegner, ja, oder aber ich war vor 500 Jahren an diesem Fleck und habe den Stein so bearbeitet, dass er jetzt bröselig ist. Also die verarschen sich da permanent ganz. Ja, also, und überhaupt nicht ernst genommen. Also, genau, also es ist halt Comedy. In dem Fall ist es wirklich reine Comedy. Wenn wir aber schon bei den nicht-kanonischen Doktoren sind, es gibt auch noch, ich glaube, zwei Filme mit Peter Cushing aus den 60ern, 70ern, die auch nicht offiziell gezählt werden. Die habe ich auch nicht gesehen, davon weiß ich nichts. Also dazu muss ich sagen, jetzt kommen wir nämlich gleich in den interessanten Teil, obwohl ich so viel geschwätzt habe über den alten Doktor, der vor 50 Jahren losgegangen ist, den kenne ich nur sehr lückenhaft. Die Geschichte kriegt man so mit, wenn man Doctor Who-Fan ist und so ein bisschen Sekundärliteratur sich da beschafft. Aber den Doktor entdeckt habe ich tatsächlich erst mit den neuen Folgen, die 2005 in der BBC produziert wurden. Und da setzt dann auch bei mir. Und da setzt auch beim Adam das ein bisschen ein. Ich habe ihn dann irgendwie vor ein paar Jahren mal draufgehoben, habe gesagt, hast du eigentlich schon mal was von Doctor Who gehört? Und ich hatte es nicht. Na, gehört, glaube ich, hattest du es schon, aber noch nicht gesehen. Wahrscheinlich, aber gesehen auf jeden Fall noch nicht. Ja. 2005 kam die BBC auf die Idee, jedes englische Kind weiß, was eine TARDIS ist, jedes englische Kind weiß, was ein Dalek ist und jedes englische Kind hat schon mal was von Doctor Who gehört. Warum machen wir uns das nicht einfach zunutze und versuchen mal wieder ein bisschen Geld zu verdienen? Und sie hatten großes Glück, dass einer der größten Doctor Who-Fans überhaupt, die in England durch die Gegend laufen, nämlich Russell T. Davis, mit dieser Idee sehr, sehr glücklich war und Doctor Who weiterentwickelt hat und ihn aus einer leicht angestaubten, nur für Nerds kompatiblen Richtung rausgeholt hat in den etwas breiteren Massenmarkt, dabei aber trotzdem das eigentliche, den eigentlichen Charme von Doctor Who erhalten hat. Mhm. Das kann man nicht anders ausdrücken, würde ich sagen. Und er hat dann angefangen im Jahr 2005 mit dem Schauspieler Christopher Eccleston, der manchen von euch bekannt sein dürfte aus 28 Days Later oder aber auch aus dem zweiten Thor-Film als der böse Elf. Er hat also einiges gedreht. Er hat auch schon John Lennon gedreht und. Der ist aufgetaucht und hat einen fulminanten Start hingelegt. Ich habe irgendwie kam ich damals bei iTunes, ich habe das also ungefähr 2007 oder 2008, ein bisschen verspätet sozusagen, hat mir irgendjemand gesagt, hast du schon mal was von Doctor Who gehört? Und ich so, ja, englischer Scheißdreck, da lassen wir doch, können nicht mal den gleichen Schauspieler irgendwie über die lange Zeit halten. Und dann so guckt er mich nur fragend an und ich so, nee, noch nicht geguckt. Und dann sagt er, guck mal bei iTunes. Und ich habe mir tatsächlich die erste Folge der neuen Inkarnation runtergeladen, die hieß Rose. Und Rose war eine Folge, wo er eben seinen neuen Companion kennenlernt. Und dann ging's Abenteuer los. Und das war die erste Folge. Und bei der zweiten Folge, ich habe also gedacht, ja, die ist ganz nett, die kann man sich mal angucken. Bei der zweiten Folge sind sie dann in die ferne Zukunft gereist. Und in der dritten Folge sind sie auf einmal bei Charles Dickens im England der viktorianischen Zeitalters gelandet. Und genau das ist nämlich der Punkt, was Doctor Who immer wieder frisch und immer wieder neu und immer wieder spannend macht, nämlich, dass es scheißegal ist, Verzeihung die Sprache, aber dass man mit Doctor Who alles erleben kann. Es ist kein reines Science-Fiction-Abenteuer, es kann ein Fantasy-Abenteuer sein, es kann ein geschichtliches Abenteuer sein, um nämlich eben, und jetzt müssen wir den Bogen wieder ganz an den Anfang schlagen, konzipiert wurde die Sendung als etwas, wo Leute auch was lernen können. Und deswegen macht Doctor Who immer und immer und immer wieder neben Ausflügen in die Zukunft auch Ausflüge in die Vergangenheit. Zu Charles Dickens oder zu den Azteken oder zu den Römern oder in die Steinzeit oder sonst irgendwohin. Und stellt eine spannende Geschichte in diesem Umfeld dar. Und wie gesagt, die erste Folge hat im heutigen London gespielt. Die zweite Folge spielte in der Zukunft beim Ende der Welt, also der Ende der Erde. Die Sonne explodiert und bläst sozusagen die Erde aus der Umlaufbahn. Und alle anderen gucken einfach nur zu und sind das Happening. Alle anderen gucken zu, sind sozusagen, das ist ein großes Ding, wo sie gucken können. Und dann so, yeah, wir haben eine extra Beobachtungsplattform dafür gebaut. Und in der dritten Folge sind es auf einmal irgendwelche Untote, die... Es sind keine richtigen Untoten, die in den Gasleitungen vom viktorianischen London leben. Ja. Sehr, sehr spannend. Was ich noch dazu sagen muss gerade, Doctor Who hat immer eine wissenschaftliche Erklärung parat. Es gibt bei Doctor Who keine übersinnlichen Phänomene. Also es ist dann immer ein Alien oder es ist immer irgendwie was mit Technik zu erklären. Es gibt keine Geister, es gibt keine Zauberei, sondern es sind dann Aliens. Das wird also relativ deutlich Wissenschaft, die wir noch gar nicht begreifen können. Genau, aber es wird niemals auf irgendwelches Okkultes hingewiesen. Und das macht es mir persönlich, das ist aber mein eigener Ding, sehr angenehm, das zu schauen. Ist kein Fantasy. Fantasy ist schon okay, aber das sind einfach Geister, Plumps. Mhm. Ja, und das musst du jetzt einfach hinnehmen. Und das findet da eben nicht statt. Und das finde ich sehr angenehm. Ja. Ja. Und seitdem Christopher Eccleston, der hat nur eine Season gemacht. Wir hätten, also eigentlich jeder Doctor Who-Fan wünscht sich eigentlich, dass er noch eine zweite drangehängt hätte und ist dann aus so ein bisschen merkwürdigen Gründen, man weiß es nicht, der Zuschauer hat nie richtig mitbekommen, was da los war, aus der Serie ausgeschieden und hat für David Tennant Platz gemacht. Und jetzt muss ich ganz offen sagen, David Tennant ist für mich mein Doktor. Christopher Eccleston hat tolle Episoden gedreht, besonders zu empfehlen jetzt für alle Leute, die einfach nur mal kosten wollen, wären ist die Doppelfolge 9 und 10 der ersten Staffel, die da heißen The Empty Child und The Doctor Dances. Worum es da drin geht, will ich gar nicht sagen. Es sind aber einfach meiner Ansicht nach in der ersten Staffel die spannendsten und die besten Folgen. David Tennant ist eine ganz andere Art gewesen von Doktor, sehr jung, sehr energetisch, sehr spaßig, sehr menschlich, und mit dem hat es wirklich, wirklich Spaß gemacht zu schauen, und David Tennant hat auch drei Phasen von Companions mitgemacht. Er hatte zuerst Rose, die er noch von dem neunten Doktor übernommen hatte. Dann hat er Martha kennengelernt. Martha ist Rose ist einfach eine Verkäuferin gewesen, so 18, 19 Jahre alt in London, die eben Spaß hat am Leben. Martha ist etwas älter, studiert Medizin und ist auf dem Wege dazu, eine sehr gute Medizinerin zu werden. Die hat es aber auch nicht lange mit ihm ausgehalten, weil sie sich in ihn verliebt hat, und das ist beim Doktor nie gut, weil der Doktor sich von menschlichen Emotionen versucht fernzuhalten. Und als drittes, auch wiederum, jetzt muss ich die Hose runterlassen, mein Lieblingscompanion von Doctor Who im Allgemeinen und vom zehnten Doktor ist Donna Noble. Donna Noble ist eine ziemlich großmäulige, rothaarige Sekretärin. Etwas, also nicht... Kein Jungspund, sondern die ist gut in den 30ern, geht stramm auf die 40 zu, würde ich sagen, hat ein Maul wie ein Maschinengewehr, und es macht einfach Spaß, ihr zu gucken, weil die don't bullshit me. Das ist so absolut ihr Dings, und es macht wirklich Freude, mir dazu zu schauen. Mittlerweile sind wir vom 10. Doktor über den 11. Doktor zum 13. Doktor gekommen. Moment mal, was ist hier passiert? Nein, ja. Eigentlich ist es der 12. Doktor. Es gab das 50. Jubiläum letztes Jahr, also im Jahr 2013 war das 50-jährige Jubiläum im November, und dazu haben die eine Folge rausgebracht, und das fand ich extrem angenehm. Die haben sie in ganz Europa in Kinos gezeigt. Ich konnte leider nicht hingehen. Ja, ich war mit meiner Frau im Kino und habe das angeschaut, und es war wirklich schön, Leute in Kostüm mit Sonic Screwdrivers, mit teilweise... So richtig, wie man sich so einen Nerd-Auflauf vorstellt. Also wenn da, was weiß ich, Nathan Fillion irgendwo auftauchen würde. Oder wieder ein neuer Star Trek-Teil kommt raus. Genau, da steht man dann halt entweder in seiner Starfleet-Uniform oder ähnliches. Und das war also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe da große Freude gehabt. Und in diesem Film ist dann ein Doktor aufgetaucht, an den sich keiner der Doktoren, die danach kamen, mehr erinnert haben. Also von der Reihenfolge ist das der Doktor, der zwischen dem 8. und dem 9. Doktor eigentlich stattgefunden hat. Also das Fandom hat die ganze Zeit eben nur vom 8. und vom 9. Doktor gesprochen. Aber zwischen dem 8. und dem 9. Doktor gab es noch den Kriegsdoktor. Der Kriegsdoktor hat nämlich den Time War, den Zeitkrieg zwischen den Daleks und den Bewohnern von Gallifrey entscheidend beeinflusst, hat sich aber so für seine Taten geschämt ursprünglich, dass er seine gesamte Erinnerung aus dem Gehirn verbannt hat. Das Interessanteste an der ganzen Kiste ist, wer ist der noch? Ist der Kriegsdoktor? Wir alle kennen ihn, zumindest wir Science-Fiction-Freunde. Es ist John Hurt, das ist der Knabe, dem der erste Alien aus der Brust rausplatzt. Der spielt den Kriegsdoktor. Deswegen, als das dann in die Kinos kam, sind die richtigen Doctor Who-Fans beinahe durchgeknallt, weil plötzlich die Nummerierung nicht mehr gestimmt hat. Eben, und dann hat er plötzlich nur ein Leben weniger. Genau, und das war das, was Adam vorhin meinte. Von wegen, er hat 12 Inkarnationen. Wie sieht's denn jetzt aus, wenn da plötzlich noch einer dazwischen geraten ist? Das haben sie aber in einer der letzten Weihnachtsfolgen relativ entspannt umschiffen können, dieses Problem, und haben das jetzt gelöst. Dazu sage ich aber nichts. Ich will ja trotz allem nicht spoilern, denn ich möchte eigentlich, dass ihr, die das hören, den Doktor zumindest mal eine Chance geben und das anschauen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, das siehst du ja auch so. Ja. Hast du noch Fragen? Weil jetzt momentan bin ich so ungefähr einigermaßen erschöpft. Man könnte so ein bisschen Terminologien noch klären. Ja. Zum Beispiel, wir haben jetzt schon öfter mal gehört, Sonic Screwdriver. Ja, genau. Der arbeitet nur mit Metall. Nein, arbeitet nicht bei uns. Der sieht erstmal aus wie ein ganz elaborierter, komischer Kugelschreiber. Ja, würde ich sagen. Also der Sonic Screwdriver kam, glaube ich, mit dem 5. oder 6. Doktor ins Spiel, war am Anfang ein kleiner Nebencharakter sozusagen. Einfach nur ein Gerät, das dem Doktor ermöglicht hat, relativ schnell von Ort A nach Ort B zu kommen. Aber nicht, dass er ihn irgendwie gebeamt hat oder sowas, sondern dass er Türen geöffnet hat. Also wenn dann irgendwo der Doktor gefangen war etc., musste er einfach mal das Schloss aufkriegen. Und dann haben die Produzenten diesen Sonic Screwdriver erfunden. Und die Fans haben sich dann gerade jetzt bei der neuen Staffel, also bei den ab neuen Doctor Who, also ab 2005, darüber beklagt, dass der Sonic Screwdriver so ein bisschen mehr und mehr zu einer Allzweckwaffe geworden ist. Also er macht eben nicht nur Schlösser auf, sondern er kann eben auch Gedanken lesen, beziehungsweise irgendwelche Schallimpulse aussenden, die dann Leute verblöden lässt, etc. etc. Das haben sie jetzt zum Glück in der letzten Zeit etwas zurückgefahren. Ach so, ich habe noch vergessen, die restlichen Doktoren zu nennen. Ja, die müssen wir vielleicht noch. Wenn ich schon die Namen genannt habe. Also wie gesagt, der 10. Doktor wurde gespielt von David Tennant. Der 11. Doktor wurde gespielt von Matt Smith. Beides keine Schauspieler, die man irgendwie großartig kennt. Und der 13., 12., 13., also der momentan aktuelle Doktor wird gespielt von Peter Capaldi, der... Ich kenne den deutschen Titel dieser Serie jetzt leider nicht, The Thick of It gespielt hat. Also er war ein fluchender Politiker mit schottischem Akzent. Und der Doktor hat einige von diesen Charakteristika übernommen. Also Shut Up ist durchaus sein Erkennungszeichen. Also zum Beispiel, genau, wir waren vorhin bei den Erkennungszeichen, die will ich noch ganz kurz erwähnen. Der 10. Doktor hat zum Beispiel relativ oft gesagt, Allons-y! Also auf geht's, Jungs. Der 11. war mit Geronimo, hat er sich verewigt, beziehungsweise mit Bowties are cool, weil die Klamotte von dem 11. Doktor sah aus wie ein alter englischer Geschichtslehrer mit Lederflicken auf dem Ellenbogen. Kabinett außer Kontrolle scheint es in Deutsch zu heißen. Danke für die Recherche. Also das von Capaldi. Er hatte Lederflicken an den Ellenbogen und eine Fliege an und die Leute haben dann immer so ein bisschen sich über die Fliege mokiert und er so, Bowties are cool. Ja, im Prinzip war das jetzt so eine grobe Zusammenfassung, was ich jetzt zu dem Thema sagen konnte. Wie gesagt, ich bin auf Fragen gefasst und werde sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du es genau weißt, aber hat die Serie Doctor Who dann eigentlich den Grundstein für Science-Fiction-Serien gelegt, weil zum Beispiel Star Trek kam ja erst danach? Nein, definitiv nicht. Also Science-Fiction-Serien per se gibt es im Prinzip, seitdem es Kino gibt. Wir denken einfach nur mal an Flash Gordon oder Buck Rogers. Das waren ja dann aber Filme. Nein. Es gab in den 30er, 40er, es waren zwar Filme, die aber sozusagen die Kürze dieser Folgen auch in den 50ern teilweise schon im Fernsehen gelaufen sind. Also es lief ursprünglich im Kino als Vorfilm, ist dann aber auch im Fernsehen gelaufen. Also Science Fiction im Fernsehen ist schon ziemlich alt, das muss man sagen, ja. Auch die Engländer haben eine relativ lange Tradition an Science Fiction, die jetzt nicht unbedingt mit Menschen war, sondern die haben eine interessante Geschichte mit Puppen, die allerdings etwas später kamen. Die Thunderbirds hießen die, glaube ich, waren eine Science Fiction Serie aus England. Auch die Mondbasis Alpha 1, Space 1999, auch später produziert, aber im Prinzip die Engländer haben schon eine durchgängige Historie von fantastischen oder Science Fiction Serien im Fernsehen. Was mich jetzt noch kurz interessieren würde, weil ich habe letztens online irgendwo die Frage gesehen, was ist der angsteinflößendste Doctor Who Bösewicht, also von den ganzen, die es gibt. Oh, ja. Weil es gibt natürlich viele, aber weil manche sind eindrucksvoller als die anderen. Ob man nur die Daleks wirklich als gruseligste, nein. Das ist nämlich die Sache. Also Doctor Who ist so ein typische Fernsehsendung gewesen mit dem Monster der Woche. Ja, wie bei Star Trek auch. Wie bei Star Trek auch, wo man halt die Klingonen und ihre Romulaner hatte, so das entspricht so ungefähr den Dalek und den Cybermen und dann eben jede Menge irgendwie anderem Krempel. Bei Doctor Who sind wenige Erfindungen neu gemacht worden und speziell im neuen Doctor Who, aber ein Bösewicht, eine Rasse, ein Monster, wenn man so möchte, die im neuen Doctor Who zum ersten Mal aufgetaucht ist, hat es ganz schnell, ganz nach oben in die Beliebtheitsskala gebracht. Das sind nämlich die Weeping Angels. Die Weeping Angels sind, man möchte nicht zu viel verraten, sehen aus im Normalfall wie Engelsstatuen einfach. Wie Engelsstatuen, die sich die Hände vors Gesicht halten. Genau. Das Besondere ist, wenn man nicht hinguckt und die nicht anschaut, können die sich mit quasi Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und Don't blink. Das ist auch einer der Titel von einer Episode, die sowohl Adam als auch ich, würde ich sagen, als eine der besten bezeichnen würden. Obwohl der Doktor fast gar nicht drin vorkommt. Obwohl der Doktor fast nicht drin vorkommt. Es gab nämlich, weil die relativ viele Folgen produzieren müssen, auch öfter mal so Folgen, die sich Doctor Light nennen, wo der Doktor, der Schauspieler, eigentlich kaum vorkommt, aber dennoch die Folge eben gedreht werden musste. Und bei Blink sind es vielleicht 3 bis 4 Minuten, wo der Schauspieler des Doktors überhaupt auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja, wenn er noch wieder, DVDs ist er ja noch ein bisschen. Ja, drauf. Aber da musst du nur einmal einsprechen, dann kannst du es gleich. Genau, kannst du immer wieder wiederholen. Genau. Also der Schauspieler ist vielleicht 4 oder 5 Minuten zu sehen und trotzdem ist es eine der absolut stärksten Folgen von neuem Doctor Who. Das wäre dann die Season 3, weil die bei der Zählung 2005 neu begonnen haben, also in der 3. Staffel die 10. Folge ist Blink. Die kann man sich auch gut aus dem Kontext angucken, weil sie eben, weil der Doktor eben nicht drin vorkommt und auch die Geschichte nicht vorangetrieben wird im Groben. Ja, das ist bei Doctor Who im Übrigen, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, so ein bisschen Hit or Miss. Also in den ersten Jahren, die ersten 2, 3 Jahre war es so, dass es vor allen Dingen einzelstehende Folgen, vielleicht mal Doppelfolgen war vom Doktor. Und in den späteren Jahren ist es so, dass es zwar auch Einzelstories sind, die aber von einem staffelübergreifenden Handlungsbogen auch noch eingerahmt werden. Das muss man mögen oder man muss es nicht mögen. Also ich tatsächlich bin eher ein Freund von der Variante, wie sie in den ersten 2, 3 Staffeln waren, dass du zwar das ist nämlich sehr geschickt gemacht gewesen, irgendwie bei der 10. oder 11. Folge von Doctor Who sah ich plötzlich einen Schriftzug auf der TARDIS und dieser Schriftzug ist mir dann schon mal irgendwo aufgefallen und erst so in den letzten 1, 2 Folgen kommt dann raus, dass es sich tatsächlich dabei um eine Geschichte handelt, die über die gesamte Staffel sich hingezogen hat, die man aber so gar nicht bemerkt hat. Das fand ich sehr gut gelungen. Ja. Das hat bei Matt Smith zum Beispiel in der 1. Staffel überhaupt nicht geklappt. Da gab es ein Riss in der Wand und dieser Riss ist in quasi fast jeder Folge aufgetaucht und ist dann immer so auf den Zuschauer gedrückt worden, so nach dem Motto. Also nicht dezent, sondern wirklich. Genau, das war sehr, sehr offensichtlich und das hat mich ein bisschen angenervt. Mhm. Aber vielleicht jetzt nochmal ganz schnell zu 2, 3 Empfehlungen. Es gibt für Leute, die eben alte Folgen gucken wollen, mit Tom Baker zum Beispiel, kann man auf Dailymotion, kann man nachgucken, da ist fast das gesamte alte Werk von Doctor Who vorhanden, außer natürlich den verlorenen Folgen. Das ist nämlich auch so ein Problem bei den alten, weil manche davon existieren auch gar nicht mehr. Korrekt. Weil die einfach gelöscht oder überschrieben wurden. Genau. Die BBC hat irgendwann in den 70ern beschlossen, wir brauchen mal wieder ein paar Magnetbänder oder wir brauchen Platz oder wir brauchen Geld oder wir brauchen sonst irgendwas. Sind dann in ihren Keller gegangen, in ihr Archiv und haben gesagt, das sind hier Science-Fiction-Krempel, komm, können wir löschen. Hm. Und haben dann tatsächlich, sind hingegangen, haben ihre produzierten Doctor Who-Folgen gelöscht, von denen gibt es dann noch Tonspuren und Setaufnahmen, also Produktionsshots. Die eigentlichen Folgen sind aber verloren. Aber da kommen wir, Moment. Es gibt allerdings tatsächlich extra Firmen, die nichts anderes tun, als auf der ganzen Welt nach Doctor Who-Folgen zu suchen. Denn die BBC hat natürlich, um das Zeug wieder zu finanzieren, 16mm Kopien, also auf echtem Film, davon gezogen und hat die zum Beispiel nach Südafrika oder nach Hongkong geschickt, wo diese Folgen in den lokalen Sendern neu synchronisiert wurden, aber man hat dann das Filmmaterial da gehabt. Und erst unlängst, im Jubiläumsjahr, haben sie zwei von den 106 fehlenden Folgen gefunden und restauriert und wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, von den alten habe ich nicht so viele gesehen, da habe ich 3 oder 4 gesehen. Also vom zweiten Doktor habe ich zum Beispiel gesehen Tomb of the Cybermen. Da sieht man dann auch, wenn man zuerst die neuen guckt und dann die alten, die Evolution des Kostüms. Also früher hat man halt wirklich gesehen, das sind Leute, die mit Alufolie umwickelt wurden und dann einen Plastikeimer auf den Kopf gekriegt. Also es war wirklich ein schlimmes Kostüm, aber auch, die Story war gut. Auch wie man sich teilweise die alten Daleks ansieht, wo sie dann einfach nur so eine Gummihülle sind, ja, die man einfach verdrücken kann. Ja, also es ist, wie gesagt, es wurde an vielem gespart. Also auch so eine der Legenden ist, dass man bei Doctor Who immer die Kulissen wackeln sieht, wenn die Türen zufallen. Also da habe ich Tomb of the Cybermen gesehen, das war eine ganz ordentliche Folge. Dann eine Folge mit Peter Davidson, die ziemlich gut war, die hieß Pyramids of Mars. Und dann gehen wir mal ganz kurz zu den modernen Doktoren. Da nenne ich jetzt mal für jeden Doktor eine Folge, die mir persönlich ganz gut gefallen hat oder die ich für eine der besten halte. Also wie gesagt, bei Christopher Eccleston, dem 9. Doktor, würde ich eben The Empty Child und The Doctor Dances als Doppelfolge empfehlen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Bei David Tennant gibt es ungleich mehr. Blink ist eine tolle Einstiegsfolge, die kann man sich anschauen. The Girl in the Fireplace ist auch eine tolle Folge. Die sind beide übrigens von Stephen Moffat geschrieben, der dann Russell T. Davis irgendwann als Showrunner abgelöst hat und momentan auch noch die Hauptarbeit schreibt. Ja. Von Matt Smith muss ich ein bisschen überlegen, welche Folge mir da besonders gut gefällt. Mit der Silence war ziemlich, fand ich persönlich auch ziemlich die unterhaltsam. Wie sind die nochmal? Das waren glaube ich 3 sogar. Ja, das ist halt dieser riesen Spannungsbogen. Mir gefiel Let's Kill Hitler ganz gut eigentlich. Die habe ich nicht gesehen, aber ich habe schon viel drüber gehört. Ist es nicht auch die Folge, wo sich dann Torchwood abspaltet? Nee, Torchwood kommt ja, also Torchwood fängt ja eigentlich, gut, machen wir nochmal einen ganz kurzen, machen wir einen ganz kurzen Abschweifer. Als Doctor Who 2005 neu in die, ins Fernsehen kommen sollte, haben die Projektentwicklung gemacht unter dem Anagramm von Doctor Who, nämlich Torchwood. Und in der Folge Tooth and Claw heißt sie, ist glaube ich die zweite oder die dritte der dritten Staffel, gründet Queen Victoria das Torchwood Institute. Und dieses Torchwood Institute soll außerirdische Bedrohungen für das englische Empire abwenden. Wie die Men in Black. Wie die Men in Black. Und irgendwann gab es dann 4 Staffeln, ich glaube es sind 4, vielleicht auch 5, von Torchwood. Torchwood richtet sich an ein ganz anderes Publikum. Das ist mehr actionlastig. Es ist erwachsener. Es ist teilweise auch sehr viel dunkler. Also du hast im Prinzip auch die Sarah Jane Adventures sind für eine andere Zielgruppe. Also Sarah Jane ist ein Companion vom 4. Doktor gewesen, eine Reporterin, die dann auch im 9. Doctor Who nochmal aufgetaucht ist. Und die hat dann auch eine eigene Fernsehserie bekommen. Die richtet sich dann aber definitiv an die jungen Kinder. Doctor Who ist so von der Zielgruppe her gleich geblieben. So Jugendliche oder ältere Kinder bis Erwachsene, hohes Alter Erwachsene. Und Torchwood ist so dieser ganze düstere Gothic-Krempel. Also da sind erwachsene Themen. Also zum Beispiel der Hauptdarsteller ist schwul und hat eine Beziehung mit seinem Chefsekretär, kann man fast sagen. Die Leute, es ist nicht immer ein Happy End, es gibt da Intrigen und. Also Torchwood ist nie an mich rangegangen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Meine Frau steht total drauf. Ich habe auch mal, ich glaube, aus der 4. Staffel einfach so rausgeguckt, die liefen mal im Fernsehen. Ja, also kann man sich auch mal angucken, wenn es einem gefällt. Ist auf jeden Fall ein interessanter Einstieg auch in das Doctor Who-Universum. Ich bin immer noch nicht so ganz entspannt, weil ich jetzt nicht sagen kann, welche Doctor Who-Folge mir Matt Smith mir richtig gut gefällt. Er hat viel gemacht. Ich muss da gleich nochmal nachdenken. Ist etwas einfacher bei Peter Capaldi. da ist die Season, die erste Season, jetzt gerade vorbei. Und heute Abend, genau heute Abend, läuft die Weihnachtsfolge von Doctor Who, die ich noch nicht gesehen habe, die ich hier aber, wenn ich jetzt diesen Podcast beendet habe, werde ich mich an iTunes setzen und mir diese Folge runterladen, damit ich sie mir mit meiner Frau morgen anschauen kann. Vielleicht mag der Adam auch mitschauen, wenn ich sie geladen habe. Dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie auf dem Fernseher kriegen kann. Bei Matt Smith, ihr merkt, ich tue mir ein bisschen schwer mit ihm. Der hat durch diese langen seasonübergreifenden Storybögen wurde es ziemlich kompliziert. Mir hat die... Ja. Hast du eine? Weißt du eine, die dir gefallen hat? Ich habe nicht so viel geguckt, dass mit... Wo waren sie da? Waren sie da nicht auch bei Dickens oder wo waren sie? Das mit den Schneemännern. Oh, das ist eine gute Folge. The Snowman. Ja. Ja, genau. Das ist natürlich wirklich eine gute Folge. Die habe ich total vergessen. Auch eine Weihnachtsfolge. Ja. Von vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren. Das ist eine wirklich gute Folge gewesen. Und auch die Weihnachtsfolge davor war vom Peter Capaldi gut, wo die Catherine Jenkins mitgespielt hat. Mhm. Das ist eine Opernsängerin aus England und da denkt man sich so, Opernsänger, Schauspieler, nee, aber das war eine wirklich gute Folge. Die Weihnachtsspecials sind bei Matt Smith immer ziemlich gut gewesen. Mhm. Die Weihnachtsspecials sind insgesamt bei Doctor Who immer ziemlich gut. Also die ich gesehen habe, haben mich alle begeistert, nur das letzte nicht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Doctor Who, also wirklich, du schaltest es ein und jede Woche ist es was Neues. Ob da jetzt irgendwie plötzlich London komplett bewaldet ist oder ob plötzlich Graffitis anfangen zu leben oder ob irgendwelche Cyberratten die Menschheit überfallen, es ist immer was Spannendes, es ist immer was Neues. Es gab sogar eine Folge, ich weiß nicht, ob du die schon gehört oder gesehen hast, wo Kylie Minogue auf der Titanic in die TARDIS reinrauscht. Nee, habe ich noch nicht davon gehört. Hört sich ziemlich interessant an. Es ist sehr interessant. Die Titanic, muss man dazu sagen, ist kein Wasserschiff, sondern auch ein Raumschiff. Mhm. Allerdings im äußeren Erscheinungsbild wie die Titanic, die man so kennt. Und Kylie Minogue spielt eine Kellnerin auf diesem Schiff. Also es ist eine sehr interessante Story. Klingt gerade wie Futurama. Es ist so ein bisschen. Da gibt's nämlich auch eine Folge mit einer irgendwelcher Raumschiff, was genau aussieht wie die Titanic. Ah, ja. Sehr schön. Ja, es gab ja auch von Douglas Adams ein Buch, das hieß Starship Titanic. Kann ich auch sehr empfehlen. Auch sehr lustig. Wie ein berühmter Mann mal gesagt hat, Tragödie plus Zeit ist gleich Komödie. Ja, ich kenne den Spruch, ich weiß aber nicht mehr, wo ich ihn gehört habe. Ich habe ihn von Jan Böhmermann gehört, von dem du ja... Meine Meinung zu Jan Böhmermann hier nicht unbedingt äußern. Mir ist hier gerade vor einigen Minuten mein Bier umgefallen, an dem ich viel zu wenig getrunken habe. Da kannst du vor uns ein wenig gekuschelt haben. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut bei den Reinigungsbemühungen. Das haut schon hin. Ja, genau. Im Prinzip, wenn jetzt der Adam nicht noch irgendwelche brillanten Fragen an mich hat, bin ich leer gequatscht. Ich denke auch, das sollte es erstmal gewesen sein. Ein konsistenter Strom von Schwachsinn, den ich von dir gegeben habe. Es ist bestimmt auch sehr interessant, wenn man das zum ersten Mal hört. Ja, und das wird es jetzt erstmal gewesen sein zu Doctor Who. Jo. Beim nächsten Mal ist wahrscheinlich wieder mit mehr Redeanteil von mir. Aber ist bestimmt auch mal entspannt, mehr von jemand anderem zu hören. Und genau, mit bestimmt wieder einem interessanten Thema. Ja, und falls ich irgendwas beitragen kann, bin ich auch gern wieder dabei. Bestimmt bist du nochmal dabei. Ja, das würde mich freuen. Okay, auf ein neues. Auf ein neues. Tschüss. Bis dann. Tschüss.